Der Aufbau des Darms. Es gibt Dinge, die sind enttäuschend, wenn man sie besser kennenlernt. Die Schokowaffeln aus der Werbung werden nicht von Hausfrauen im Bäuerinnen-Outfit mit Liebe gebacken, sondern kommen aus einem Fabrikgebäude mit Neonröhrenbeleuchtung und Fließbandarbeit. Und die Schule ist gar nicht so lustig, wie man am ersten Tag noch denkt. Im Backstage-Bereich des Lebens sind alle ungeschminkt. Hier gibt es vieles, das von weit weg wesentlich besser aussieht als von nah dran. Das ist beim Darm nicht der Fall. Unser Darmrohr sieht von weitem ulkig aus. Hinter dem Mund führt eine 2 cm breite Speiseröhre den Hals hinunter, verfehlt die Spitze des Magens und geht dann irgendwo seitlich in den Magen über. Die rechte Magenseite ist viel kürzer als die linke, deshalb krümmt er sich zu einem halbmondförmigen schiefen Beutelchen. Der Dünndarm schlängelt sich mit seinen 7 Metern Länge orientierungslos mal nach rechts, mal nach links, bis er schließlich in den Dickdarm übergeht. Daran wiederum hängt ein scheinbar unnötiger Blinddarm, der wohl nichts kann, außer sich zu entzünden. Außerdem hat der Dickdarm lauter Ausstülpungen. Er sieht aus wie ein trauriger Versuch, eine Perlenkette nachzuahmen. Von Weitem betrachtet ist das Darmrohr ein unansehnlicher, uncharmanter und unsymmetrischer Schlauch. Deshalb pfeifen wir jetzt mal auf Abstand. Es gibt kaum ein Organ in unserem gesamten Körper, das immer faszinierender aussieht, je näher wir heranzoomen. Je mehr man über den Darm weiß, desto schöner wird er. Betrachten wir also zunächst die merkwürdigen Stellen etwas genauer.